kein Déjà-vu. Du glaubst, ich bin wie du, aber ich bin anders, Junge, hör mir zu. Mein Weg geprägt von Wut. Alles wiederholt sich wie ein Déjà-vu. Ich hab kein Abi, Bruder, ich hab die Straße studiert. Schon früh hab ich gehasselt und die Scheine kassiert. Ich geb es zu, ich war dumm, hab auf Schule geschissen. Ich machte immer, was ich wollte, dabei war ich gerissen. Es ging nach oben und unten, ich habe beides gelebt. Beide Seiten gesehen, um dich Ratte zu verstehen. Du bist ein Witz, ein Witz. Sag es nicht, weil du studierst, weil du Pommes so dumm bist, dass du diese Welt nicht kapierst. Wenn du mal fällst, dann stehst du nie wieder auf. Nie wir wieder. Beide sind verschieden, Junge, weil ich geb niemals auf. Nie. Du kleine Bitch, willst uns beide miteinander vergleichen. Ich kann dir sagen, wir gehören zu verschiedenen Seitenschienen. Kannst die Wahrheit nicht sehen, nicht alles ist wie es scheint. Guck mal hinter die Facette, dann weißt du Bescheid. Okay. Du und ich sind verschieden, ich bin anders wie du. Anders wie schon du. Im Kindergarten musste ich die Schlange probieren. Bitch, du glaubst, ich bin wie du, wie aber du. Ich bin anders, yeah. Junge, hör mir zu. Hör mir zu. Mein Weg geprägt von Wut. Alles wiederholt sich wie ein Déjà-vu. Du glaubst, ich bin wie du, aber ich bin anders, Junge, hör mir zu. Hör mir zu, mein Weg geprägt von Wut. Alles wiederholt sich wie ein Déjà-vu. Ich guck in deine Augen und ich seh die Angst. Fake Snitch, verräter kleiner Drogenpunk. Krank, labil, nicht mehr das bist du. Ein Schauspieler am Lügen mit nem Knast-Tattoo. Du gibst es nicht zu, doch du würdest deinen Arsch verkaufen. Fürs Rampenlicht, geldgieriges Arschgesicht. Jetzt suchst du noch auf hart, hängst auf der Straße rum. Mit 30 sitzt du dann bei Markus Lanz im Publikum. Klatsch mit ner naiven Fresse in die Hände. Null vom System kapiert, völlig verblendet. Du hast zwar Abi eingebildetes Opfer, doch du bist der hier, der nur Scheiße im Kopf hat. Messer raus und ich schlitz deine Kehle durch. Abgefuckte Haut. Du Hitze. Du glaubst, ich bin wie du, aber ich bin anders. Junge, hör mir zu. Hör mir zu. Mein Weg geprägt von Wut. Alles wiederholt sich wie ein Déjà-vu. Du glaubst, ich bin wie du, aber ich bin anders. Junge, hör mir zu. Hör mir zu. Mein Weg geprägt von Wut. Alles wiederholt sich wie ein Déjà-vu. Du glaubst, ich bin wie du, aber ich bin anders, Junge, hör mir zu. Hör mir zu. Mein Weg geprägt von Wut. Alles wiederholt sich wie ein Déjà-vu. Du glaubst, ich bin wie du, aber ich bin anders, Junge, hör mir zu. Hör mir zu. Mein Weg geprägt von Wut. Alles wiederholt sich wie ein Déjà-vu.